Veranstaltungen. A8b. Hören Sie. Welche Veranstaltung möchte der Tourist besuchen? Welche Karten nimmt er? Notieren Sie. Ich möchte 3 Karten für das Weihnachtskonzert. Kann ich hier buchen? Ja. Für den 23. oder den 26.? Für den 26. Moment, ich sehe nach. Es gibt noch Karten für 20 und für 35 Euro. Die Plätze für 12 Euro sind ausverkauft. Wo sind die Plätze für 20 Euro? In der 12. Reihe. Gut. Würden Sie bitte 3 Karten für 20 Euro reservieren? Ja, gern. Holen Sie die Karten eine halbe Stunde vor Beginn an der Abendkasse ab. Vielen Dank.